sich sanft legt. Einen Moment Ewigkeit erflieht, zu sein vollkommen erscheint, weil ein Zauber mich mit der Welt eint. Ich traur um die, die nicht mehr sehen, wie Wunder geschehen. Ich traur um die, die Glück nicht mehr finden, weil Anmut und Stille verschwinden. Ich hoff, dass euch die Demut findet und ihr huldvoll ein Liebeslied singt. Wenn der Friede sich sanft zu